Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 35. Nikolai, ich hatte in Zeiten, die sowohl für Ihre Familie als auch für mich zu den unglücklichsten gehören, das große Glück, Ihrer Familie sehr nahe zu kommen. Ich habe erst jetzt von dem neuen schweren Verlust gehört, der Sie alle getroffen hat. Glauben Sie mir bitte, er hat auch mich getroffen. Ihr Vater war ein so guter Mensch. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Bitte treten Sie näher. Darf ich fragen, wie Ihr Befinden ist? Oh, was ist schon von mir zu reden? Ich beabsichtige, den Winter in Moskau zu verbringen. Und Sie, Nikolai, werden Sie zur Armee zurückkehren? Nein. Ich habe mich zu einer Tätigkeit im Staatsdienst entschlossen. Sie füllt mich vollkommen aus und ich werde auch dabei bleiben. Es geht uns den Umständen angemessen sehr gut. Was immer man auch darüber erzählen mag, Prinzessin. Entschuldigen Sie. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Sie haben sich sehr verändert seit unserer Begegnung auf meinen Gütern. Wenn Sie mir die Plattheit erlauben, Prinzessin. Vieles hat sich verändert. Warum nicht auch ich? Entschuldigen Sie, ich nehme Ihre Zeit in Anspruch. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, womit ich Ihnen dienen kann. Ja, ich wollte eigentlich zu Ihrer Mutter. Sie war immer gut zu mir. Ich schulde ihr viel Dank. Sie wird sich über Ihren Besuch sehr freuen. Sie spricht oft von Ihnen. Wenn Sie gestatten, führe ich Sie zu ihr. Mich bitte ich Sie allerdings zu entschuldigen. Dringende Verpflichtungen erfordern, dass ich mich gleich von Ihnen verabschiede. Es ist einfach ungehörig, wie du dich benimmst, Nikolai. Seit 2 Wochen bitte ich dich täglich, den Besuch der Prinzessin Maria zu erwidern. Dein Verhalten ist geradezu beleidigend. Ich kann einfach nicht begreifen, warum du ihr so abweisend begegnet bist. Oder kannst du mir vielleicht erklären, was in dich gefahren ist? Hat sie sich bei dir über mich beschwert? Ach, Unsinn. Na also, ich bitte dich, Mama, wozu ist sie überhaupt hergekommen? Was hat sie hier verloren? Ich kann diese Dame mit all diesen Liebenswürdigkeiten nicht ausstehen. Also, wie kannst du nur so sprechen, Nikolai? Sie ist ein sehr ehrenwertes und gutes Mädchen und du musst ihren Besuch endlich erwidern. So kommst du doch wenigstens wieder einmal unter Menschen. Hier bei uns musst du ja noch ganz melancholisch werden vor Langeweile. Aber das lockt mich ja nicht im geringsten, Mamachen. Früher wolltest du immer unter Menschen kommen und jetzt lockt es dich plötzlich nicht mehr. Also ich verstehe dich wirklich nicht. Einmal grämst du dich vor Langeweile und dann willst du plötzlich niemand sehen. Aber ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich mich langweile. Ja, natürlich tust du das. Und jetzt sagst du auch noch, es lockt dich nicht, sie zu sehen. Prinzessin Maria hat dir doch immer so gut gefallen. Warum voreinander Versteck spielen? Sie wünschen, dass ich Prinzessin Maria heirate. Sie ist eine gute Partie. Das käme uns gerade jetzt sehr zustatten, nicht wahr? Bloß das muss ich Ihnen sagen, Mama. Ich wäre ein Schuft, wenn ich irgendeine Frau nur ihres Vermögens wegen heiraten würde. Um Gottes Willen, Nikolai. Was sagst du da? Was bist du überhaupt für ein Mensch? Mamachen, wenn ich Ihnen Unrecht getan habe, bitte ich Sie um Verzeihung. Ich wollte Sie nicht kränken. Bitte weinen Sie doch nicht, Mamachen. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch, Nikolai. Wenn ich ehrlich sein will, habe ich eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet. Wenn ich es mir auch nicht erklären konnte. Ich bitte Sie, Prinzessin, dafür meine neuen Lebensumstände verantwortlich zu machen. Sie beanspruchen mich ziemlich stark. Ja, das glaube ich auch. Das wird es wohl sein. Wie geht es Ihrer Mutter? Der Gesundheitszustand der Gräfin macht mir Sorge. Der Tod Ihres Bruders und Ihres Vaters hat sie doch sehr mitgenommen. Sie ist seitdem sehr alt geworden. Früher, als Natascha noch bei ihr war, hat sie ihren Kummer manchmal vergessen können. Naja. Prinzessin, ich bin gekommen, um Ihnen Lebewohl zu sagen. Sie wollen schon wieder fort? Also dann leben Sie wohl und grüßen Sie Ihre Mutter von mir recht herzlich. Ich hoffe sehr, dass Sie bis zu Ihrem nächsten Besuch nicht wieder so viel Zeit vergehen lassen. Prinzessin, Sie haben mich missverstanden. Ich will mich von Ihnen verabschieden. Für immer. Warum, Nikolai, warum? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Manchmal kommt es einem so vor, als wäre es eben erst gewesen, seit wir uns zum ersten Mal sahen, damals in Bogotscharovo. Und dabei ist doch so viel Wasser ins Meer geflossen inzwischen. Damals glaubten wir alle Wunder, wie unglücklich zu sein, und jetzt möchte ich viel darum geben, wenn ich diese Zeit zurückbringen könnte. Aber das kann man ja nicht. Ja, ja. Aber Sie haben doch keinen Grund, sehnsüchtig in die Vergangenheit zu blicken, Nikolai. Soweit ich Ihr jetziges Leben übersehe, werden Sie sich seiner stets mit Freuden erinnern, denn es steht doch im Zeichen einer Selbstverleugnung, die so... Ihr Lob kann ich nicht annehmen. Im Gegenteil, ich mache mir unausgesetzt Vorwürfe. Aber das ist ein uninteressantes, unerfreuliches Thema. Ich dachte, Sie würden mir erlauben, an diese Dinge zu rühren. Ich weiß nicht warum, aber früher waren Sie anders und... Es gäbe tausend Antworten auf dieses Warum. Aus irgendeinem Grunde wollen Sie mir Ihre Freundschaft von früher wieder entziehen. Und das tut mir weh. Ich habe so wenig Glück im Leben gehabt, dass mich jeder Verlust hart treffen muss. Verzeihen Sie mir. Leben Sie wohl. Prinzessin, bleiben Sie um Gottes Willen. Prinzessin! Ich liebe Sie. Seit unserer ersten Begegnung liebe ich Sie. Nur wenige Wochen später fand die Hochzeit zwischen Prinzessin Maria und Nikolai statt. Die Familie siedelte nach Lisigori über und im Lauf von 4 Jahren, ohne eines der Güter seiner Frau verkauft zu haben, trug Nikolai alle seine Schulden ab. Zehn Jahre später. Napoleon war auf Elba verbannt und schrieb seine Memoiren. Da trafen im Winter 1822 Natascha mit ihren Kindern sowie der jetzt immer unzufriedene General außer Dienst Wassili Fjodorowitsch Denisow auf Lisjegorje ein, um an der Namenstagsfeier Nikolai Rostows teilzunehmen. Auch Pierre Bjesuchow wurde zu diesem Fest jeden Augenblick aus Petersburg erwartet. Es tut mir so leid, Nikolai. Ich habe zu dem Kind gesagt, bleib draußen, Papi will schlafen. Komm herein, jetzt bin ich ja wach. Bist du böse, dass ich dich gestört habe? Ach, Unsinn. Ich weiß gar nicht, warum du das denkst. Ach, Nikolai, mir ist dann immer so zumute, als könntest du mich gar nicht lieben, weil ich doch so hässlich bin. Du bist komisch, Maria. Es heißt doch immer nicht, das Schöne wird einem lieb, sondern das Geliebte wird schön. Nur Romanfiguren wie Malvina und ihresgleichen liebt man, weil sie schön sind. Du bist mir also nicht böse? Furchtbar böse. Uns Frauen werft dir Unlogik vor, aber hier kannst du mal unsere Logik sehen. Ich sage, Papi will schlafen und das Kind sagt, nein, er lacht doch. Sie ist schon ein richtiges kleines Fräulein. Gnädiger Herr, Graf Bjesuchow ist hierhin angekommen. Pierre! Ach, Gott sei Dank. Komm, Nikolai, wir wollen ihn begrüßen. Ich konnte nicht eher kommen, Natascha. Bei Gott, wie geht es den Kindern? Komm nur, Liebster, sie warten auf dich. Aber dass sich dein Gewissen gar nicht geregt hat. Du hättest sehen sollen, wie völlig herunter ich war und wie ich gelitten habe. Aber gesund bist du doch. Du lässt es dir gut gehen, du bist lustig und vergnügt, hast dich gut amüsiert und ich... Hättest du wenigstens Mitleid mit mir und den Kindern. Ich nähre und jetzt ist mir die Milch verdorben. Petja ist dem Tode nahe gewesen, aber du bist heiter. Ja, endlich. Die Kinder sind schon ganz neugierig, was du ihnen mitgebracht hast. Liebe Maria, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch auf Lisigori bin. Du siehst gut aus. Na, sind deine Besprechungen mit Fürst Fjodor gut ausgegangen? Ah, Nikolai, sei gegrüßt, Schwager. Nimm's mir nicht übel, ich erzähle nachher, ja? Nach dem Abendessen gingen Maria und Natascha hinaus, um nach ihren Kindern zu sehen. Nur der jetzt 15-jährige Nikolai, Fürst Andres Sohn, blieb bei den Männern im Zimmer. Er hing an Pierre mit leidenschaftlicher Liebe und Bewunderung und ließ sich nie auch nur ein Wort von ihm entgehen. Pierres Vergangenheit, seine Abenteuer in Moskau, seine Gefangenschaft, seine Liebe zu Natascha, an welcher der Junge ebenfalls mit ganz besonderer Zuneigung hing, und vor allem Pierres Freundschaft mit seinem toten Vater. Alles das machte Pierre für ihn zum Helden und fast zu einem Heiligen. Wie immer, wenn Pierre da war, geriet das Gespräch schnell auf das Gebiet der Politik. Na, und wie ist es jetzt? Ist dieser ganze Schwindel, Gosna und die Tatarinova, ist das alles tatsächlich noch im Schwange? Was heißt noch im Schwange? Es ist toller als je. Die Bibelgesellschaft ist jetzt die eigentliche Regierung. Arakcheyev und Galizin, das ist jetzt die ganze Regierung. Und was für eine. Überall wittern sie Verschwörung. Ja, ja. Früher musste man ein Deutscher sein, jetzt muss man mit der Tatarinowa Krüdener tanzen und die Schriften von Eckartshausen und Konsorten lesen. Weiß Gott, ich hätte Lust, unseren guten alten Bonaparte noch einmal loszulassen. Er würde Ihnen die Dummheiten schon austreiben. Das sind doch Fantastereien. Es handelt sich um Folgendes. Der Zar hält sich von allem fern. Er hat sich ganz dem Mystizismus hingegeben. Er will nichts als Ruhe. Und diese Ruhe können ihm nur diese Leute ohne Glauben und Gesetz verschaffen, die ohne mit der Wimper zu zucken alles niedersäbeln und abwürgen. Magnitsky, Arakcheev und so weiter. Du musst doch zugeben, Nikolai, wenn du dich nicht selbst um deine Wirtschaft kümmern und nur deine Ruhe haben wolltest, so würdest du umso eher zu deinem Ziel kommen, je härter und strenger dein Vogt wäre, nicht wahr? Na ja, aber was soll das? Nun, und so geht alles vor die Hunde. Bei den Behörden wird gestohlen und bestochen. In der Armee regiert ausschließlich der Stock, Exerzierdienst, Militärkolonien. Die Leute werden geschunden. Alle Aufklärung wird verhindert. Was jung und anständig ist, das wird unterdrückt. Alle sehen, dass es so nicht weitergehen kann. So wie die Dinge jetzt liegen, brauchen wir etwas ganz anderes. Nanu, der Junge ist ja noch hier. Was hast du hier zu suchen? Wenn Sie es wünschen, Onkel, werde ich sofort gehen. Warum denn? Lass ihn doch da bleiben. Na gut. Obwohl ich der Meinung bin, dass er für solche Gespräche noch zu jung ist. Ja, was ich sagen wollte. Man müsste viel engere Fühlung mit dem Volk, mit der Masse suchen. Einander die Hände reichen, um der allgemeinen Katastrophe entgegenzuarbeiten. Alles, was jung und kräftig ist, wird zu jener herrschenden Clique hinübergezogen und dort verdorben. Den einen locken die Weiber, den zweiten die Karriere, den dritten die Eitelkeit und das Geld. Und so gehen sie eben in dieses Lager über. Unabhängige, freie Männer wie wir. Das gibt es überhaupt kaum mehr. Ja. Und was wollt ihr nun tun? Wie wollt ihr euch denn zur Regierung stellen? Das will ich dir gleich sagen. Wir wollen der Regierung helfen. Die Vereinigung, wie wir sie uns denken, ich und einige gleichgesinnte Männer in Petersburg, braucht nicht geheim zu sein, wenn die Regierung sie zulässt. Sie ist der Regierung nicht nur nicht feindlich, sondern ist eine Vereinigung wahrhaft konservativer Männer. Eine Vereinigung von Gentlemen im wahren Sinne dieses Wortes. Damit nicht irgendein Pugatschow kommt und meine und deine Kinder umbringt. Und damit Arakcheev mich nicht in eine Militärkolonie schickt. Nur darum schließen wir uns zusammen. Und haben kein anderes Ziel als das Wohl und die Sicherheit aller. Ja, aber es handelt sich um einen Geheimbund. Also um etwas Staatsfeindliches und Schädliches. Das nur Unheil stiften kann. Warum denn? Hat denn der Tugendbund, der Europa gerettet hat, vielleicht irgendwelches Unheil gestiftet? Was den deutschen Tugendbund betrifft und diesen neuen Tugendbund, den ich anregen will, so handelt es sich um Folgendes. Na, Bruder, dieser Tugendbund mag ja für die Wurstmacher schon das Richtige gewesen sein, aber ich habe dafür nichts übrig. Mir ist schon der Name fatal. Dass alles ekelhaft und widerlich ist, finde ich auch. Aber für den Tugendbund habe ich nichts übrig. Der gefällt mir nicht, denn Bund, das klingt nach Verschwörung und Rebellion. Also so sehe ich das an. So, Pierre. Und nun hör mal, was ich dir zu sagen habe. Beweisen kann ich es dir nicht. Du sagst, bei uns sei alles schauderhaft, wir trieben einem Umsturz entgegen. Ich sehe nichts dergleichen. Aber du sagst, der Untertanen- und Soldateneid sei auch nur etwas Relatives. Und da kann ich nur sagen, du bist mein bester Freund, das weißt du selbst. Bringe aber eine Geheimgesellschaft auf die Beine und gehe mit ihr gegen die Regierung an. Mag diese Regierung nun sein, wie sie will. Dann weiß ich, dass es meine Schuldigkeit ist, der Regierung zu gehorchen. Mag mir Arakcheev meinetwegen in diesem Augenblick den Befehl geben, euch mit meiner Schwadron anzugreifen und zusammenzuhauen. Nicht eine Sekunde lang würde ich es mir überlegen, sondern losreiten. Denke darüber, wie du magst. Was hast du? Kannst du nicht schlafen, Liebe? Ich bin mit mir unzufrieden. Du warst nicht mit im Zimmer. Ich habe mich vorhin mit Pierre gestritten und wurde etwas ausfallend. Aber er war auch wirklich unmöglich. Er ist ja noch so ein Kind. Ich weiß nicht, was er alles anstellen würde, wenn ihn Natascha nicht an der Kandare hätte. Kannst du dir vorstellen, was er dann in Petersburg macht? Ja, ich weiß, Natascha hat es mir erzählt. Na also. Dann weißt du ja Bescheid. Er wollte mir einreden, es sei die Schuldigkeit aller anständigen Menschen, gegen die Regierung anzugehen, während doch Eid und Pflicht... Ein Jammer, dass du nicht dabei warst. Was hättest du gesagt? Meiner Meinung nach hast du vollkommen recht. Das habe ich Natascha auch gesagt. Pierre meint, alle hätten es jetzt so schwer, quälten sich, gäben allen möglichen Versuchungen nach und wir hätten die Pflicht, unseren Nächsten zu helfen. Damit hat er selbstverständlich recht. Aber er vergisst dabei, dass wir noch andere Pflichten haben, die uns noch näher angehen und die Gott selbst uns gezeigt hat. Und dass wir wohl uns selbst, aber nicht unsere Kinder aufs Spiel setzen dürfen. Na also, siehst du, das genau habe ich ihm ja auch gesagt. Aber er war ja nicht von seinem Unsinn abzubringen. Und das alles, während Nikolinka dabei war. Ach, weißt du, Nikolai, ich mache mir oft Sorgen um Nikolinka. Ist ein so merkwürdiger Junge. Ich fürchte manchmal, ich kümmere mich nicht genug um ihn, weil mich unsere eigenen Kinder ja so in Anspruch nehmen. Alle haben wir unsere Kinder, alle unsere engeren Angehörigen, nur er hat niemand. Er ist mit seinen Gedanken immer so ganz allein. Nun, ich glaube doch, seinetwegen hast du dir nichts vorzuwerfen. Du hast alles für ihn getan, was die zärtlichste Mutter nur für ihren Sohn tun kann. Und tust es noch jetzt. Und selbstverständlich freue ich mich darüber. Er ist ein famoser Junge. Ein ganz famoser Junge. Heute hört er mit an, was Pierre sagt und war wie geistesabwesend. Eine Mutter bin ich ihm aber doch nicht. Ich empfinde das selbst. Das bedrückt mich oft so sehr. Maria ist doch wirklich reizend. Wie sie sich in die Kinder hineinzuversetzen weiß. Als könnte sie in ihre Seelen schauen. Gestern zum Beispiel hatte ihr Zweitjüngster Mitinka seinen Bock. Na ja, er sieht seinem Vater auch sehr ähnlich. Ach, du meinst euren Streit von vorhin? Nikolai hat die Schwäche, dass er nicht um die Welt zustimmen kann, solange eine Auffassung noch nicht allgemein anerkannt ist. Nein, die Hauptsache ist die, dass Nikolai im Nachdenken und Überlegen nichts weiter sieht als eine Spielerei. Sieh mal, ich sage ja gar nicht, wir sollen uns dieser und jener Maßnahme der Regierung widersetzen. Wir können ja auch irren. Ich sage nur, ihr, die ihr wirklich das Gute wollt, reicht euch die Hände und lasst uns nur die eine Losung haben. Tat bereitet Tugend. Ich liebe dich so schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Was das für eine dumme Redensart ist, dass die Flitterwochen und überhaupt die erste Ehezeit am glücklichsten sei. Im Gegenteil. Jetzt ist die beste Zeit. Zur gleichen Zeit brannte unten in Nikolai Balkonskis Schlafzimmer das Nachtlämpchen. Seine Fantasie war noch immer mit dem beschäftigt, was Pierre Bjesuchow oder Onkel Pierre, wie Nikolinka ihn nannte, nach dem Abendessen gesagt hatte. Vieles hatte er nicht verstanden, noch nicht verstehen können. Aber unauslöschlich hatte sich ihm Bjesuchows Abscheu vor Ungerechtigkeit und Gemeinheit eingeprägt. Mucius Scaevola hat seine Hand verbrennen lassen, dachte der 15-jährige Junge. Aber warum sollte so etwas nicht auch in meinem Leben möglich sein? Ich weiß, sie wollen alle, ich soll lernen. Und ich werde auch lernen. Aber einmal werde ich damit aufhören. Und dann werde ich handeln. Ich bitte Gott nur um eins. Es sollen mir eben solche Dinge begegnen, wie den Männern, von denen Plutarch schreibt. Und ich werde ebenso handeln wie sie. Oder wie Onkel Pierre. Oder der Vater. Der Vater. Ja. Ich werde so handeln, dass sogar er mit mir zufrieden sein würde. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 35. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Jutta Wachowiak als Natascha Rostova, Hans-Peter Minetti als Pierre Bjesuchow, Waltraud Kramm als Maja Bolkonskaja, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Albert Garbe als Graf Rostow, Gisela Morgen als Gräfin Rostowa, Maximilian Larsen als General Kutusow, Annegret Golding als Lisa Bolkonskaja, Gisela Büttner als Sonja Alexandrowna, Peter Borgelt als General Wilson, Ingeborg Mitschinski als Erzählerin und Walter Niklaus als Erzähler, sowie Klaus Piontek, Marion van de Kamp, Peter Goslicki, Carola Braunbock, Ruth Lexer, Erik S. Klein, Wolfgang Brunecker, Albert Zahn, Detlef Witte, Fritz Ernst Fechner, Hans Maikowski, Heinz Scholz, Berti Deutsch, Gerd André, Margarete Taute, Horst Schön, Fritz Dechow, Rudolf Christoph, Erhard Köster, Thomas Weisgerber, Horst Preusker, Horst Weinheimer, Achim Petri, Rudolf Christoph, Uwe Detlef Jessen, Harry Hindemith, Reinhard Michalke, Walter Kröter. Bearbeitung Peter Goslicki und Wolfgang Beck. Schnitt Monika Buhlei. Ton Hans-Jürgen Wollermann. Regie Werner Grunow. Eine Produktion des Rundfunk der DDR 1967. Podcast-Bearbeitung Lisa Spöri. Sprecher Felix Göser. Ton Nikolaus Löwe. Redaktion Juliane Schmidt. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. Habt ihr Lust auf weitere Literaturklassiker? Dann haben wir einen echten Hörspieltipp für euch. Der Hobbit. Tolkiens berühmter Fantasy-Klassiker als achteilige Serie. Der Zauberer Gandalf überzeugt den Zwergenfürsten Thorin Eichenschild davon, dass nur ein Hobbit als Meisterdieb ihm helfen kann. Bilbo Beutlin soll den Schatz der Zwerge zurückholen, der von dem bösen Drachen Smaug bewacht wird. Der perfekte Einstieg in den Mittelerde-Kosmos. Zu finden ab Weihnachten in der App der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.